Magazin. Die wird langsam leiser. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des Magazin-Podcasts, nämlich diesmal die 018, die B-Seite. Und wir sind jetzt hier irgendwie auch wieder live dabei, nämlich mit dabei ist der Rekolüti. Schönen guten Abend. Hallihallo. Ja, diesmal sind wir alleine, ne? Uns mag keiner. Nee. Was haben wir nur gemacht? Tja. Aber wir haben trotzdem nochmal was zusammengestellt, nicht wahr? Ja, also ich gehe mal ganz kurz durch. So viele Themen haben wir nämlich gar nicht. Nämlich auf Phonic legt nochmal nach. Und dann gibt es tatsächlich nochmal so zwei größere Themenbereiche. Nämlich einmal Potroll. Da gab es wo einige Sachen auch in Hardware, in Audio-Hardware, vielleicht für neue Podcaster ganz interessant oder Podcast-Einsteiger. Und dann habe ich mir sagen lassen, gibt es dann wieder zwei Themen. Da geht es um ein wenig Literatur und vor allen Dingen um sehr viele Frauen, habe ich mir sagen lassen. Und natürlich haben wir noch mal ein bisschen eine Sache im Design und wer Fürz nutzt. Vielleicht kommt ja auch noch mal der Christian mit dabei. Da gibt's noch so einige Sachen. Und natürlich wie immer unsere Highlights, die haben wir doch da ausgesucht. Aber natürlich gab's Feedback, habe ich mir sagen lassen. Rico, du kennst dich da wie immer sehr gut aus. Naja, also gerade das erste Feedback, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, weil da ging eine Diskussion los zwischen Jan von Abends in der Kreativwirtschaft, dann war Dirk von Daimhardt dabei, Thorsten von Kaffee League und Venti vom Hackerfunk haben gesprochen mit Georg von Auphonic, nämlich die ganze Diskussion über das Hauptthema, das wir letztes Mal hatten, nämlich eben Auphonic und Zahlen und so weiter und so fort. Und da gab es eine größere Diskussion und wie und wo und diesen Unix-Client und was und so weiter und so fort. Ich habe das nur halb verfolgt, aus dem Grund heraus, weil, ich gebe es zu, ich habe vieles schlichtweg nicht verstanden. Aber okay, die Leute haben sich toll unterhalten und das ist ja mal die Hauptsache. Ich glaube, es waren auch die meisten, die wir bis jetzt hatten, oder lüge ich da jetzt irgendwie? Also ich dächte, dass, also so viel Feedback hat man jetzt noch nicht, oder? Oh, das habe ich jetzt gar nicht kontrolliert, aber es waren sehr viele Feedbacks, ja, also es ging ab. Aber habe ich eigentlich auch erwartet, also mit diesen zwei Hauptthemen, also eben einerseits Auphonic und natürlich die ganze Geschichte mit Huxilla. Mit Huxilla und den Hoaxmaster, Alexander und so weiter, da ging es natürlich kräftig ab und wir hatten auch einen absoluten Peak mit den Downloads. Ja, aber eben, es hat ja scheinbar nicht viel gewirkt, sonst wären wir jetzt nicht alleine. Ja, also unsere Hörerzahl im Chat ist mal wieder bahnbrechend. Ja, so viele Chatter hat man noch gar nicht, ich weiß gar nicht, was sie wussten. Wir können da gar nicht mitlesen. Das rattert hier runter, ja. War es das soweit? Nee, es gab noch mehr Feedbacks. Also Nikolas von Methodisch Inkorrekt hat sich gemolden und hat sich herzlich bedankt für die Erwähnung von Alexander wegen seinen Highlights von Methodisch Inkorrekt. Und er wollte wissen, ob die Stammbelegschaft auch den Podcast hört, also Methodisch Inkorrekt. Das ist natürlich eine sehr intime Frage und ich habe mir lange überlegt, sollen wir da überhaupt antworten darauf und so weiter. Selbstverständlich hören wir Methodisch Inkorrekt. Also ich kann nicht für alle sprechen, aber ich höre Methodisch Inkorrekt und ich habe auch auf dem Feedback, also im Blog drin geantwortet. Was ich gut finde und was ich nicht so gut fand ich nämlich einfach die vorletzte Ausgabe, die ging nämlich über Fußball und Fußball interessiert mich nicht und darum fand ich die Ausgabe nicht gut, aber das hat mehr mit mir zu tun als mit dem Podcast. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich höre mir jetzt generell die meisten Sendungen nicht an, wo es um Fußball geht, das interessiert mich einfach nicht. Ja. Nee, aber sie sind, also mir gefällt dieser Podcast sehr gut. Also wer ihn noch nicht kennt, hört ihn unbedingt an. Jetzt habe ich endlich kapiert, wie man eine Torte richtig schneidet. Ich gebe aber auch zu, ich traue mich nicht, das durchzusetzen, weil wenn ich backe keine Torten, das macht mein Mann. Und wenn ich meinem Mann vorschlage, die Torte so zu schneiden, dann habe ich wahrscheinlich die Torte nachher im Gesicht. Also, aber die Idee ist grundsätzlich sehr faszinierend, wie man nerdartig eine Torte richtig schneidet und das macht sogar Sinn. Also das fand ich toll. Und die ganze Geschichte, ich will jetzt aber nicht so lange beim methodisch inkorrekt sprechen, die ganze Geschichte da mit diesen Diamanten und Diamantengeschichten und so weiter, gebe ich offen zu. Leute, ich habe es nicht im Ansatz kapiert, um was es da geht. Aber ich bin wahrscheinlich das falsche Publikum. Zu wenig gebildet für das. Aber ich höre mir den Podcast trotzdem immer wieder an. Ja, vielleicht kommen sie auch mal irgendwie vorbei. Ich finde nämlich ihr Konzept auch sehr interessant. Ja, absolut. Also sehr unterhaltsame wissenschaftliche Geschichten. Genau. Sehr lehrreich. Genau. Dann hat sich noch Daniel vom Brombeerfalter gemeldet. Er musste natürlich Bezug nehmen auf das Feedback vom Feedback vom Feedback. wir haben, also für alle, die das noch nicht mehr richtig in Erinnerung hatten, er hat sich ja letztes Mal sich bedankt, dass wir ihn erwähnt haben und unter anderem hat er gesagt, dass er mit vor lauter Stolz mit Krawatte ins Bett geht und wir haben uns ja dann mit Alexander noch darüber unterhalten, ob das einen Einfluss auf das Sexualleben hat und ob wir vielleicht vorsichtiger sein sollten mit Empfehlungen, wenn wir nachher den Leuten ihr Sexualleben vermiesen und so weiter. Und jetzt hat sich eben Daniel gemeldet und hat einmal klargestellt, hey, dass das mit der Krawatte ins Bett gehen eine Redewendung ist. Gebe ich offen zu, habe ich noch nie gehört. Und es hat etwas mit Stolz zu tun, sonst kenne ich das nicht. Also mir sagt das überhaupt nicht. Und er hat aber klargestellt, Alexander muss sich keine Sorgen machen über sein Sexualleben. Das freut uns natürlich ungemein. Ja, okay. Dann gab es jetzt noch was von Ron, oder wie? Ja, Ron von Ron Air hat sich auch gemeldet und fand die Folge sehr kurzweilig und unterhaltsam. Er hat gleich 3 neue Podcasts gefunden unter den ganzen Empfehlungen und ich frage mich dabei, wieso nur 3? Weil wir haben ganz viele letztes Mal empfohlen und er findet nur 3 gut. Wo ich einfach finde, da geht was schief. Ja, 8, 9... 10. 10 ja. Highlights hatten wir. Also noch nicht mal die Hälfte von unseren Empfehlungen findet er so gut, dass er sie sich anhören wird oder näher in Betracht ziehen wird zum Anhören, oder? Also, die Quote ist nicht gut, die müssen wir verbessern, eindeutig. Auf jeden Fall. Also Ron, ja, also wir müssen noch mal ein ernstes Wort zusammensprechen. Ja. Ja, wollen wir, wir sind, glaube ich, fertig, oder haben wir noch was? Mit den Feedbacks sind wir durch, ja. Okay. Dann gehen wir doch direkt zu Auphonic, denn Auphonic legt wohl nochmal nach mit den Credit Crunch oder so. Nämlich gab es da wohl jetzt 3 zusätzliche Möglichkeiten, die Auphonic jetzt anbietet. Jedenfalls so in Twitter habe ich das auch gehört, dass man jetzt wohl nun Geld spenden kann, quasi dem Podcaster über einen zusätzlichen Link oder so, den Auphonic direkt anbietet, Donaten Credits oder so. Was hast du da jetzt so noch mitbekommen? Ja, ich habe mir das ziemlich detailliert angeschaut, weil ich fand das sehr spannend. Einerseits gab es eben, es gibt so 3 Neuheiten an und für sich. Das eine ist die Verarbeitungszeit, die gekauft werden kann und irgendeinem Auphonic-Konto, also von einem Podcaster gespendet werden kann, also so Donation. Und damit man weiß, wo das hingespendet wird, müsste der Podcaster auf seiner Homepage einen Link einbauen, wo eben sein Account drauf ist. Und da kann der spenden will, da raufklicken, kann eben die Stunden einkaufen und das kommt nachher diesem Konto zugute. Wichtig dabei ist natürlich, das geht natürlich nur mit diesen einmaligen Credits und nicht die abonnierten Credits. Das ist natürlich wichtig, oder? Weil die abonnierten Credits natürlich jeden Monat wieder fertig sind und so. Mit den einmaligen Credits geht das und es gibt jetzt eben noch neu ein, bin ich jetzt zu wenig vorbereitet, ein kleineres neues Konto, wo man, glaube ich, 2 oder 4 Stunden kaufen kann, irgend sowas. Also für 4 Euro respektive 5 US-Dollar 2 Stunden, ja, sind's, die man jetzt eben als Spenden kaufen kann. Und das ist sehr praktisch. Und ich finde das eine Wahnsinnsidee. Also die ursprüngliche Idee kommt ja von Christian von der Röhrsuppe. Und Georg hat das jetzt umgesetzt und finde das sehr praktisch. Das Einzige, was mir noch ein bisschen fehlt an dieser Geschichte, ist, ich würde es praktisch finden, wenn so quasi dieser Link, der der Podcaster auf seiner Webseite einbaut, im Prinzip auch ein kleines Logo hat. Und zwar, klar, jeder kann selbst ein kleines Logo oder Banner oder was auch immer basteln. Aber es wäre ja natürlich praktisch, wenn das überall das Gleiche wäre. Weil dann findet man es schneller. Oder? Weil das überall gleich ist. Und darum denke ich mir, vielleicht hat irgendjemand so Ideen für ein Logo und ist da kreativ und. Dann macht da doch mal was. Ihr könnt das bei uns oder bei Georg zusenden. Und alle, die bei uns einkommen, werden mir auch Georg zukommen lassen. Und mit Georg besprechen, wie wir da mal irgendwie eine Auswahl machen oder was auch immer, wie wir das konstruieren. Weil ich denke mir, das macht absolut Sinn, wenn man das einheitlich machen will. Ja. Würde. Ja, auf jeden Fall, ja. Corporate Design macht immer Sinn. Jetzt gab es ja natürlich auch noch den Input, dass es ja sein kann, dass gewisse Podcasts unheimlich viele Credits geschenkt bekommen. So, wenn es dann irgendwo dann mehr als 200 Credits-Stunden sind, stellt der Podcaster wahrscheinlich dann irgendwann mal fest, so viel produziert er gar nicht. Und darum gibt es jetzt auch so quasi eine Übertragung von Verarbeitungszeit. Auch da wieder funktioniert natürlich nur bei diesen einmaligen Credits und nicht bei den wiederkehrenden Credits, also nicht bei diesem Abonnent. Und da gibt es auch einen Link dazu und Beschreibung, wie man das genau macht. Das ist relativ simpel. Also man geht auf sein Auphonic-Konto, wo man das hat, und dort gibt es einen Link, da kann man anklicken und sagen, wohin das Ganze muss, und dann wird das verschoben. Also, badam. Verstehe. Und dann gab es noch etwas, das fand ich ein bisschen seltsam, weil ich es eigentlich vorausgesetzt habe, keine Ahnung. Aber er hat das jetzt nochmal klargestellt, dass es auch eine Rückerstattung von Verarbeitungszeit gibt, wenn irgendetwas schiefgelaufen ist mit der Produktion oder wenn der Podcaster nicht einverstanden ist oder nicht zufrieden ist mit der Qualität. Und dann gibt es ein Formular, wo man das angeben kann und auch begründen muss natürlich. Nicht einfach hat mir nicht gefallen. Das muss natürlich schon ein bisschen mehr sein. Das muss natürlich auch Sinn machen. Und dann wird das wieder zurückvergütet, also die Verarbeitungszeit. Allerdings muss man dazu sagen, es kann mehrere Tage gehen, bis das bearbeitet wird, weil Georg hat natürlich auch noch 1000 andere Dinge zu tun. Also es ist also nicht für jemand, der so schnell irgendwo findet, oh, das ist aber nichts und das ausfüllt und das Gefühl hat, er bekommt es innerhalb von einer Sekunde. Nee, es geht also 1 bis 3 Arbeitstage, hat er gesagt. Da hat er sich aber, naja, aber da hat er sich ja schon ganz schön Arbeit gemacht, sage ich mal, weil ja, also ich finde das ein bisschen schwierig, wenn jetzt irgendwie jemand da gar keine Ahnung von Mastering oder überhaupt irgendwie hat und dann sagt, naja, das ist irgendwie scheiße geworden und hat aber selber nur scheiße aufgenommen. Also, ne? Verstehst du? Ja, ne? Wie Georg natürlich damit umgeht, weiß ich natürlich nicht, oder? Ja. Und ich denke mir, es ist wahrscheinlich, es geht ja wahrscheinlich im Endeffekt um das zu verhindern, vor allem, dass es Leute gibt, die das Gefühl haben, sie können das jedes Mal machen, oder? Und ja, also wer irgendwer schon Erfahrung gemacht hat damit und ja, sag doch mal, ob das was ist oder nicht. Ich finde es mal grundsätzlich gut, dass es eben die Möglichkeit gibt, dass man eben weiß, wenn etwas, irgendwann etwas schiefgelaufen ist oder sonst irgendwas oder etwas wirklich nicht funktioniert, dass man da motzen kann und dass natürlich auch Georg die Möglichkeit hat, darauf aufmerksam zu werden, um natürlich auch seine ganze Technik im Hintergrund dementsprechend einzustellen und zu verbessern. Um das geht es ja auch. wie großzügig das er dann im Endeffekt ist mit zurückbezahlen, dass wir dann auf einem anderen Platz stehen. Aber das werden wir rausfinden. Also wir, die Podcast-Szene, habe noch nie den Bedarf gehabt, zu motzen. Ich finde es auf jeden Fall erstmal sehr interessant, weil man jetzt, also weil die Idee ja auch angekommen ist und für all die, die jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr rumgemotzt haben, was ich ja nun auch so ein bisschen festgestellt habe, einfach mal den Link einfügen und dann kann man sich ja freuen, wenn halt die Community oder die Hörer einen vielleicht ein bisschen Geld spenden und so kann man sich vielleicht die Möglichkeiten auch wieder herholen, die vorher nicht da waren, und wenn da vielleicht nicht gespendet wird, dann hat das vielleicht ein wenig seinen Grund. Ja, aber Moment, das gibt natürlich auch noch die umgekehrte Schlussfolgerung. Was bedeutet das, wenn du ganz viele Stunden Geschenke bekommst? Könnte das vielleicht ein Hinweis sein, dass deine Aufnahmequalität eine Katastrophe ist? Aber das sind reine Mutmaßungen. Naja, gut. Nächstes Thema, oder? Wir sind, glaube ich, fertig. Ja. Also, da gibt's jemanden bei Podroll. Und ich habe mir sagen lassen, der hat da wohl irgendwie so einen Blogbeitrag geschrieben, der sehr, sehr interessant wäre für Audio-Hardware und vor allen Dingen natürlich, also in Sachen Audio-Hardware, für Podcast-Einsteiger oder die dies werden wollen. Du hast dich da ganz genau durchgehört und kannst jetzt schon sagen, was der Florian da gemacht hat. Ja, Florian hat einen Artikel geschrieben über Podcasting Setup, also so die ganzen Audiogeräte, Mikrofone und was halt einfach alles dazugehört. Und das fand ich sehr lesenswert. Also ich fand es mal ganz persönlich sehr spannend, weil er erklärt da, wie er angefangen hat, also mit seinem Grundsetup. Und wie er so in drei großen Schritten sein Equipment ausgebaut hat. Und erklärt auch bei jedem Teil dabei, für was er es braucht oder was seine ursprüngliche Überlegung war, ob das auch eingetreten ist, seine Erfahrung. Er sagt auch bei diversen Geschichten, das war ein totaler Irrtum. Okay. Würde er nie wieder kaufen oder er hat das Gerät jetzt für etwas ganz anderes im Einsatz als ursprünglich gedacht. Und er erklärt das so gut, das fand ich, das ist ein idealer Artikel gerade für Einsteiger. Also weil gerade am Anfang bist du dir ja sehr unsicher, will ich so irgendein transportables Gerät oder schmeiße ich das nachher weg, wenn ich dann doch irgendwo ein Mic kaufe, ein großes oder was auch immer und so weiter. Und gerade so diese Art von Überlegung, wie kann man die Geräte grundsätzlich einbauen, wie fängt man an, so dass man eben stufenweise ausbauen kann, sofern man dann das will oder einem Podcast auch wirklich so viel Spaß macht, dass man das will. Mhm. Und das fand ich ein super Artikel und sehr lesenswert für Einsteiger, wie auch für Leute, die also mitten im Podcasten drin sind, weil auch ich überlege mir, ein neues Mikrofon müsste wieder mal hin und ein neues Mischpult und dies und das und jenes. Und ja, ich glaube, das geht eben Podcaster früher oder später so. Ja, auf jeden Fall. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass er so ein bisschen die Preise mal gleich herleitet und ein paar Mikrofone eben auch vorstellt. Also ich finde ich sehr interessant. Weiß ich jetzt gar nicht. Hat er das ja, also er hat jetzt Beispiele reingemacht, die er quasi so gesehen schon mal verpodcastet hat, ne? So habe ich das jetzt gesehen. Also was ich immer sehr, sehr gut finden würde, vor allen Dingen, weil man es natürlich, oder wenn man jetzt vor allen Dingen ein bisschen technisch besser ist, sage ich mal so, oder mehr Ahnung von Audiotechnik hat, kann man das hinterher sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn man Probebeispiele macht. Also nichts geht über Probebeispiele, mal als kleinen Tipp. Vor allen Dingen kann man direkt auch hören, wie der Podcaster mit dem Mikrofon umgeht. Ja, also wie er es selber verwendet. Und ich denke, das bringt manchmal sehr viel mehr, weil ich wirklich so ein bisschen, öfters mal in der Szene so rumschaue und da gibt's immer so ganz viele, ganz tolle Infos, ja, was man da so alles nutzt und tralala und tralala. Hier hat er natürlich schon so ein paar Beispiele aus seiner eigenen Aufnahme mit reingemacht, aber schön wären eben immer mal so ein paar eigene Beispiele. Hm. Ja. Und vielleicht müssten wir auch noch dazu sagen, wir haben ja bei Das Podcast-Ding das auch mal gemacht. Mhm. Und zugegeben, nicht sehr weit überlegt, weil wir haben die Probeaufnahmen, die wir dann gemacht haben, die haben wir über Afonik gejagt. Ach so, na gut. Und das ist natürlich bescheuert. Gut, das bringt nichts. Ja gut, das ist immer so ein bisschen die Frage, ne? Also welches Audio-Equipment nutzt man und so weiter und so fort. Und man muss jetzt auch wissen, also hier auch nochmal als kleinen Tipp, wenn man einpegelt, sollte man immer sehr, sehr weit unterhalb von 0 dB, MU und so weiter einpegeln, weil nachziehen kann man immer noch. Das heißt, Lautstärke immer so gering wie möglich, aber nie so leise, dass nichts mehr reinfällt. Ja. Da kann man sich auch sehr, sehr viel Hintergrundrauschen schon rausnehmen und hat eine sehr, sehr hübsche, klare Aufnahme, weil nämlich Endstufenrauschen beim Erhöhen nicht neutralisiert werden kann, also sprich nicht entfernt werden kann, wenn es schon dabei ist. Ja, es ist sehr, sehr niedrig sozusagen, dann entsteht sie digital und digital kann ich es wegnehmen. Das nochmal nebenbei. Aber egal. Auch sehr hübsche Fotos, finde ich. Mhm. Und auch die Podcasts, die Florian macht. Also das ist der Florian Primel Podcast und Married Man Podcast, sind absolut hörenswert. Ich höre mich auch gerade rein. Vielleicht tauchen sie bald bei uns wieder auf. Als Highlight kann ich noch nicht sagen. Ich habe erst angefangen, das zu hören. Aber die ersten paar Folgen, die ich gehört habe, sehr empfehlenswert, ist auch etwas, das man absolut mal anhören darf. Wäre es nicht eigentlich mal sinnvoll, weil wir gerade bei Audio-Hardware waren, mal so eine Sammlung zu machen? Wie meinst du das? Also Leute, die quasi ihre Audio-Hardware mal vorstellen. Also gibt's ja so viele Seiten irgendwie. Und schön wäre es natürlich, die auch mal irgendwie bereitzustellen. Eine Linkliste über das. So meinst du das? Ja, genau. Also wir haben ja da sowas, ne? In der Portunion. Schön wäre es natürlich, wenn hier mal einfach ein paar Leute uns ihre Links schicken, die sowas haben und uns vielleicht auch hören, ja, dass wir das mal eintragen können. Das fände ich nämlich sehr interessant. Und MC baut sie dann auch ein? Ich baue sie dann auch ein, ja. Gut, jetzt haben wir das auch aufgenommen. Gut. Nein, finde ich eine gute Idee, weil es geht mir auch so, da ich ja jetzt eben auch auf der Suche nach neuem Mic bin, die ganzen technischen Fakten und so weiter, ja, das ist immer sehr relativ, weil im Endeffekt geht es um den Klang. Und den Klang, klar kann man das auch, wenn man sehr gut ist, aus diesen technischen Details rauslesen. Aber das Beste ist einfach, wenn man eine Hörprobe hat, dann hat man einen wesentlichen Eindruck über das Mikrofon. Und natürlich auch über die restliche Hardware. Also es ist immer die Kombination, das ist natürlich das Gefährliche dran. Aber ja, und so könnte man, wenn man das eben wüsste, hey, XY arbeitet dann mit einem Mic, das mir gefallen würde, dann könnte man natürlich auch mit dem mal Kontakt aufnehmen und finden, hey, wie sind deine Erfahrungen und was findest du gut daran, was nicht und so weiter. Und vielleicht kann man ja das mal auch auslehnen oder sonst irgendwas zur Probe aufnehmen. Mhm. Schön wäre es natürlich auch noch, wenn die Leute dann mal zur Pod-Union quasi oder besser gesagt in die Pod-WG am Dienstag. Da machen wir nämlich auch immer mal so eine kleine Gesprächsrunde und da kann man sogar live gleich hören, wie das klingt. Wie das klingt, ja. Mit dem Mikrofon. Das ist faszinierend, wie die Leute immer unterschiedlich klingen, weil sie im Podcast ihr Luxusmikrofon nehmen und am Stammtisch dann mit ihrem iPad im Bett liegen und so mitquatschen. Man erschrickt fast über die Stimme, weil das total anders klingt. Keine Details. Kommen wir zu was anderem oder haben wir das jetzt abgeschlossen? Ich denke schon, oder? Ich denke schon auch. Ja. Ansonsten schreibt einfach ein paar Kommentare zu dieser Sendung, die wir natürlich dann noch herausbringen werden. Daher jetzt erstmal gesprochene Sitzsätze? Ja. Es ist irritierend, dieser Name. Aber die Podcasterin, nämlich Alexandra Oswald, kurz einfach A und O, nennt sie sich, hat da einen neuen Podcast gemacht und sie ist hat schon längere Zeit einen Blog, der heißt Gemütliche Sitzsätze. Nein, ja, so heißt der Blog. Und den Podcast, den sie jetzt eben gemacht hat oder startet, heißt Gesprochene Sitzsätze. Und da geht es einerseits um Limericks und Gedichte und so weiter, aber sie stellt auch da Buchbesprechungen vor und so weiter. Es ist auch die Idee, dass sie ist sehr viel unterwegs an Lesungen, an Vorträgen über Literatur etc., dass sie auch darüber etwas macht und, und. Und im Moment hat sie jetzt eben eine Nullnummer online geschaltet. Und ja, das fand ich sehr sympathisch. Und da ich so bei mir finde, ich lese viel zu wenig. Und wenn, dann ist es nur Fachliteratur. Ich kann mich schon gar nicht erinnern, wenn ich wieder mal Belletristik oder ein Gedicht gelesen habe oder sonst was, wäre vielleicht mal gut. Dann habe ich mir vorgenommen, ich werde mir diesen Podcast regelmäßig anhören. Vielleicht motiviert sie mich, doch wieder mal ein Buch zu lesen. Wann hast du letztes Mal so ein Nicht-Fachbuch gelesen? Da war ich noch Kind. Geht dir das auch nicht anders? Ja, ansonsten immer nur Technikkram und in der Schule habe ich sehr, sehr gerne Lyrik gelesen, lyrische Sachen und so, ja, aber man hat es halt noch so ein bisschen im Kopf was, aber ja, ist lange her. Ja, also ich habe nachher auch noch mal so ein bisschen was mit Bücher und so. Ich finde das auf jeden Fall gut und ich habe mich ja auch sehr gewundert, hat mich ein Feedback bekommen bei Podbase zum Beispiel. Und da hat sie mir auch noch mal so ein paar Infos gegeben. Ich wusste gar nicht, woher es kam, weil ihr Podcast steht nämlich noch nicht drin. Das hat mich sehr gewundert. Sie informiert dich und ich muss mir mühsam das zusammensuchen. Was mache ich falsch? nein, sie hat also Feedback über Podbee quasi gegeben. Ah. Und ihr Podcast ist jetzt, soweit ich es gesehen habe, noch nicht drin. Vielleicht habe ich jetzt aber auch falsch geguckt. Das kann natürlich sein. Aber ich schreie laut. Ja. Wenn es nicht drin stehen hat, man kann das machen. Ja, haben wir noch was zu dem Thema? Nee, ich finde es auf jeden Fall total spannend, dass es wieder, kommt ja so selten vor, wieder mal eine Frau einen Podcast startet. Endlich. Hurra, hurra, hurra. Na, es gibt schon so einige Podcasts mit Frauen, aber ich finde es natürlich auch wahnsinnig gut. Apropos Frauen und Podcast, auch das nächste Thema, da dreht sich's um Podcasts und Katzen und es ist auch eine Sie vorhanden. Ja, also dann gibt es die liebe Luzi, ihres Zeichen eine ganz junge Katze, die hat sich, intelligent wie sie ist, gefunden, sie will auch podcasten oder sie will, dass über sie gepodcastet wird und hat sich da jemand gegriffen, nämlich den Kai, bekannt aus Planet Kai, und fand, ich will Futter, ich will schlafen und du machst Podcast. Und das ist doch sehr clever, also diese Katze, absolut bewundernswert. Und darum macht jetzt Planet Kai einen Podcast. Podcast. Podcast. Ah, okay. Katze ging scheinbar nicht und darum Podcast. Und eben über die Luzi. Ich glaube, jeder, der den Kai kennt oder wer die Landfunger kennt oder Reidinger.de kennt oder das Podcasting kennt, kennt Kai und dementsprechend auch schon Luzi, weil Kai ja so verliebt ist in seine Katze, dass er schon ganz viel über sie, die Katze, gesprochen hat. Und wir alle haben sehr detailliert mitbekommen, wie die Katze geboren wurde und wie sie jetzt bei der Mutter war und jetzt eben umgezogen ist und so weiter und so fort. Das Spannende wird sicher daran sein, dass Kai eben über seine Erfahrungen mit der Katze spricht, respektive auch diskutieren wird mit den Hörern über Katzenerziehung und wie man mit Katzen umgeht und. Und ich fand das ganz süß und vor allem die Luzi ist auch ganz süß, weil Kai macht ganz viele Bilder über seine Luzi. Katzen-Content. Ja, und für alle, die eben Katzen-Content nicht mögen, die können auch froh sein. weil jetzt konzentriert sich alles hier. Und vielleicht gibt es dann auf Facebook, Twitter und so weiter weniger Katzen-Content, weil sich ja alles um diese Luzi dreht. Ja, dann sind die anderen auch froh. Also für alle ein Riesengewinn, dieser Podcast. Also absolut abonniert. Ich bin ja unbedingt ein absoluter Katzenfan. wer da also reinhören will, der soll das tun. Und ansonsten Kommentare und Feedbacks und vielleicht auch ein wenig Katzenbilder auch auf unserer Seite. Aber du hast ja auch irgendetwas mit Katze, nämlich Firz. Ja, also. Das klingt ja auch fast wie Katz, Firz, nicht? Was ist Firz eigentlich? Naja, dieses lustige Dingsi, was da jetzt zusammengeschraubt wurde von Christian, der leider heute nicht da ist, von der Hörsuppe, ne, dieser Publisher, ne? Also den finde ich ja mittlerweile wirklich total dufte. Relativ simpel und einfach gemacht. Und ich habe mir gedacht, das Design ist jetzt nicht so wirklich dufte. Und habe da mal so ein bisschen angefangen, ein paar Designs zurechtzufrickeln. Und das macht mir mittlerweile so viel Spaß, dass ich mir gedacht habe, Mensch, eigentlich müssten wir da mal so eine Art eine Übersicht machen, also welche Designs eigentlich so gibt. Und vielleicht kann man ja den Christian dazu umstimmen, sozusagen mal eine Übersichtsseite zu machen von allen Designs, die es mittlerweile so gibt. Weil ich glaube, das Thema mit den Designs ist noch nicht so ganz raus, wie er das umsetzen möchte oder so. Aber es gibt da schon so einige Designs, die ich gesehen habe. Und vielleicht hat der ein oder andere sich ja auch ein Firz zugelegt und hat das schön designt. Schön wäre das Ganze natürlich, wenn man diese Designs auch herunterladen kann. Jedenfalls in einem bestimmten Lizenzbereich. Ja? Also nicht hier Copyright bei Schnickibups oder so. Also das wäre auf jeden Fall ganz toll. Und ich habe jetzt mal so drei Designs schon mal festgenagelt und auf GitHub geschmissen. Bisschen Feedback wäre ganz nett und sehr, sehr schön, wenn ihr einen eigenen Firz habt und den selber designt habt, da mal uns einen Link zu schicken, damit wir mal so eine Übersichtsseite aufbauen können. Ja, das war's eigentlich. Ja, eine gute Idee. Also ich kenne Firz leider auch noch nicht. Habe ich mir auch schon lange vorgenommen, das mal zu installieren und das zu testen. Aber deine Designs, die ich da gesehen habe auf GitHub, die gefallen mir sehr gut. Also die finde ich recht ansprechend. Ja, vielen Dank. Ich werde noch einige Designs machen. Ich habe da noch so 3-4 Stück als Grundtemplate schon zurechtgeschnippelt. Aber eben, es wäre ganz gut, weil ich denke, ich war jetzt sicherlich auch nicht die Grundidee von Christian, da jetzt ein Riesendesign draus zu machen, aber ich denke doch, dass so ein etwas ausgearbeiteteres Design immer hübscher ist und natürlich auch für den Firz immer ganz gut kommt. Und ja, wie gesagt, also wenn ihr so ein Firz habt, ne, und so ein Design, dann schickt uns das mal her mit Link und so. Und wäre gut, wenn ihr das irgendwie auf GitHub oder ähnliches als Download anbieten könntet. Genau. Ich hätte jetzt auch nichts mehr. Sind wir durch? Super. Ich glaube schon für den Moment. Okay. Dann kommen wir zu unseren Highlights. Rico, du hast auch ein Highlight. 2. Ja, oh. 2 sogar. Gott. Das eine ist eigentlich nicht mein Highlight. Das wurde zu meinem Highlight, nämlich Detlef Breitenbach, aka Black Mac 42. Hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass auf dem Podcast Lob und Tadel. Lob und Tadel wird von Lothar Bodingbauer aus Wien produziert. Es ist eine Stimme, die einem sehr bekannt vorkommt, weil, ja, ich weiß nicht, mir auf jeden Fall aus dem Grund heraus, weil Lothar spricht oder ist auch öfters zu hören auf Ö1, also dem österreichischen Radio. Und ja, darum war er mir so bekannt. Und er hat da eben einen Podcast. Und eigentlich ging es speziell um die Folge 22, weil da ging es speziell um Podcasts. Da hat er einige Leute interviewt. Und ich fand das ganze Gespräch, ist irgendein Vorbehalten, 2,5 Stunden, 2 Stunden 45. mit drei Interviews und ich fand alle Interviews sehr hörenswert. Das erste war mit Daniel Messner vom Podcast Stimmen der Kulturwissenschaft. Das war auch ein Podcast, den kannte ich gar nicht, habe ich inzwischen auch abonniert. Ist sehr interessant und sie haben dort über Podcasting gesprochen, wie Daniel und wie auch Lothar zum Podcasten gekommen sind und der spannende Aspekt davor war vor allem, sie haben so ein bisschen verglichen zwischen, was ist der Unterschied zwischen Radio und Podcast und das ist wirklich sehr interessant, weil da kamen Aspekte hervor, die mir so gar nicht bewusst waren. Will ich jetzt nicht wiederholen oder sonst irgendwas, also hört euch das an. Ich fand das sehr spannend, weil sie fanden, das sind absolut nicht vergleichbare Medien. Überhaupt nicht, weder in der Produktion noch im Konsum. Und ja, ich fand das sehr spannend. Ich habe mir das sogar zweimal angehört. Mhm. Das Einzige, es gibt dort einen kleinen Kritikpunkt. Nämlich, Lothar ist scheinbar ein Riesenfan von Tim. Ach so, okay. Was grundsätzlich nicht der Kritikpunkt ist, überhaupt nicht. Man darf Fan von Tim sein. Nur Lothar betont das vor allem im ersten Interview, so in jedem zweiten Satz. Und für alle, die soll ja scheinbar so ein paar Leute geben, die Tim nicht so großen Fans sind von Tim, ihr müsst das einfach so geistig ein bisschen ausblenden und so weiter, weil das geht's nicht. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Lothar scheinbar nur Podcasts hört von Tim. Und da müssen wir vielleicht auch Lothar mal sagen, also nichts gegen Tim, das sind sehr gute Podcasts, aber es gibt mehr. Es gibt da noch viel mehr. Also die Welt ist größer. Aber ja. Aber trotzdem auf jeden Fall, also vor allem das erste finde ich extrem hörenswert. Aber ich finde auch die anderen zwei Interviews sehr spannend. Das zweite war nämlich mit Florian Freistetter von Sterngeschichten, kennt man sicher auch. Mhm. Und da haben sie sich vor allem darüber unterhalten, Podcast und Wissenschaft und sollte man das nicht mehr tun und wieso wird das eigentlich nicht mehr getan, weil Podcast ja an und für sich ein ideales Mittel ist, um gerade so wissenschaftliche Themen zu vermitteln. Aber sie haben auch festgestellt, dass es doch ein gewisser Trend ist, dass es immer mehr kommt, also dass sich die Wissenschaftler eben auch an dieses Medium rantrauen und das nutzen, um eben Informationen weiter zu verbreiten. Das fand ich sehr spannend auch. Das stimmt. Dann das stimmt tatsächlich. Also sorry, dass ich jetzt da so reinhaue. Ja, nicht so. Also ich habe ja damals auch nur Aufträge gemacht für Wissenschaftssendungen. Ne? Also keine öffentlichen Podcasts, aber eben halt, ne, also für kleinere Vereine etc. Ja, so Buchbibliotheken und sowas auch gemacht. Und ist wirklich sehr. Ich spreche jetzt immer mehr mit Leuten so, auch aus dem wissenschaftlichen Bereich, die sofort jetzt sagen, ja, und ich habe so eine Idee und Mensch, irgendwie Podcast und tralala. Also das scheint mittlerweile sehr, sehr gut angekommen zu sein bei wissenschaftlichen Themen. Kann ich nur so unterschreiben, ja. Wollte ich nur noch mal so rein. Ja, und auch ich habe mir auch mal so überlegt, was war der erste Podcast, den ich gehört habe, also so wissenschaftliche Podcast, und das war Wannhoffs Wunderbare Welt der Wissenschaft. Das ist ja so der absolute Klassiker, so Wissenschaft-News, der jede Woche kommt und das schon seit, Jesus Gott, seit ich Podcasts höre, also das ist ein Urgestein. Und sehr interessant und sehr spannend. Das war lange der einzige Podcast, der mir bekannt war über wissenschaftliche Geschichten. Und in Zwischenzeit, ich habe mal nachgezählt, ich habe 23 Wissenschaftspodcasts im Moment abonniert. Und es werden immer mehr. Und ich finde das ideal, weil ich denke mir, gerade in der Wissenschaft, wo mit zum Teil öffentlichen Mitteln gearbeitet wird und so weiter, die haben eine gewisse Verpflichtung zu kommunizieren. Es ist aber nicht so einfach, weil, ja, also wer schon mal so ein White Paper, ein wissenschaftliches White Paper gelesen hat, weiß, das ist nicht unbedingt so spannend. Aber dem gleichen Wissenschaftler zuzuhören, wie er über seine Wissenschaft spricht und was er da herausgefunden hat oder eben nicht, was die Probleme sind und so weiter und so fort. Auch wenn ich dort nicht alles kapiere, rein die Begeisterung auch mitzubekommen, finde ich spannend und ich finde es wesentlich lehrreich und ich würde so ein White Paper nie lesen, aber ein Wissenschaftler über seine Begeisterung zuzuhören und halt doch noch etwas zu lernen, das finde ich toll. Also ich mag Wissenschaftspodcasts. Also den ersten Podcast, den habe ich sogar persönlich kennengelernt, weil früher waren ja Podcaster nicht so gedacht, dass sie eben einer großen Zielsetzung ausgesetzt war, sondern es war mehr so eine Walkie-Talkie-Geschichte. Mhm. Und leider steht das nicht so ganz in der Wikipedia. Es hat mich immer ein bisschen getroffen, dass das so nicht so drin steht. Und deshalb kann ich das auf jeden Fall unterschreiben. Das Podcast ist eine Sache der Szene und jetzt kein direkter Vergleich mit Radio, auch wenn man das eben immer so denkt und so weiter. Aber weil du jetzt gerade so angesprochen hast, ich war 2003, glaube ich, war das wohl so, da war ich in Frankreich und da habe ich mich mit einigen Leuten getroffen. Physialent, das war ein Physik-Podcast mit drei jungen Studenten und die haben jeweils einmal Biologie, der andere hat Chemie und der andere hat Physik gemacht und die haben dann angefangen auch so nach draußen mit einigen Leuten zu kommunizieren und die habe ich dort kennengelernt und bin überhaupt erstmal so über diese Art, weil ich mich ja natürlich sehr mit Wissenschaft und Quantenphysik und so beschäftigt habe, so bin ich eigentlich auch erst zum Podcast direkt gekommen, wo ich gesagt habe, jetzt mache ich einen eigenen Podcast. Und kennengelernt habe ich einen der drei 2001 schon. Und so bin ich auch wirklich in die Szene reingekommen. Ja. Also die gibt es schon so lange. Man kennt sie wahrscheinlich einfach viel zu wenig. Man müsste das wäre auch so irgendwas, gehen die einfach unter irgendwo? Vielleicht gibt es viel mehr, als was bekannt ist. Vielleicht müsste man da auch mal einen Aufruf starten. Also Leute, wenn ihr Wissenschaftspodcasts kennt, die nicht so bekannt sind, meldet doch das mal, dass man das auch promoten könnte, weil ja, ich finde das enorm wichtig. Und, also ich glaube, so 2005 sind die meisten Podcasts, die persönlich waren, eigentlich alle gegangen. Das war so der Umbruch, wo andere angefangen haben, wo es jetzt wirklich so offen aus der Szene herauskam, das ist jetzt ein Podcast. Ja, so und der wirkliche Podcast, also die meisten Leute mochten nicht, was aus der Sache gemacht wurde, ja, dass man jetzt nach außen kommunizierte. Heutzutage macht man eben einen Podcast und spricht nach draußen. Ja, das gab's aber eigentlich nicht, weil Podcast war immer ein direktes persönliches Gespräch. Es kommt ist nämlich, also Podcast ist eigentlich aus der Kommunikation zwischen Walkie-Talkie und da spielt tatsächlich die Enterprise eine sehr, sehr wichtige und sehr, sehr große Rolle in der Podcast-Szene, auch wenn es vielleicht viele gar nicht mehr kennen, was sehr schade ist. Und das wäre? Die Kommunikation damals war so, Enterprise, ja, da kann man fliegen und man kann so viele lustige Sachen machen, man hat bestimmte Geräte, man kann unterschiedlich kommunizieren etc. pp. Also dieser ganze Aufwand, der dort betrieben wurde, wurde ja mit Wissenschaftlern auch gemacht. Also diese Serie wurde auch mit sehr hohem Hintergrund, mit Physikern, Quantenmechanikern und so weiter alles gemacht. Und auch das User-Interface, dieses LCAST-System und so weiter, diese Sachen wurden nicht einfach mal so dahergeleitet. Das ist auch alles eine Kopie letzten Endes, was wir heute kennen von Microsoft. Ja, dieses Retro wird es ja gar nicht mehr genannt, aber dieser Retro-Style, der kommt alles eigentlich aus der Ideen, die wir schon damals gesehen haben von der Enterprise. Und die direkte Kommunikation zwischen Walkie-Talkie, die es damals so gab, also Walkie-Talkie heißt, zwei Leute haben ein und dasselbe Gerät und können miteinander kommunizieren. Dabei ist aber der Fluss der Kommunikation immer unterbrochen. Das heißt, der eine spricht etwas, danach wird das versendet und der andere auf der gegenüberliegenden Seite bekommt die Information, muss wieder einen Knopf betätigen, ne, und so weiter. Also diese Einmal-Kommunikation. Das wurde vor allen Dingen durch die Star Trek-Community sehr, sehr weit getragen, kann man sagen, weil du kannst dir wirklich mal die Serien anschauen. Da kommt jemand rein, sagt, Computer, bitte nehme auf, und er nimmt eine Audiodatei auf, ja, also ein Gespräch nimmt er auf und das wird dann gesendet. ist relativ merkwürdig, weil die rennen ja alle mit einem Kommunikator durch die Kante, ne? Und, ja, aber sie haben ja auch da ihre Tagesreports und so weiter. Das wurde immer alles aufgenommen. Genau, also es wird auch alles verschickt. Das heißt, die Idee des Podcasting, wie er damals war, dieses Netcast, basiert genau auf dem Phänomen, dass ich etwas aufzeichne, es ins Internet stelle und du musst mich kennen, ja, weil ich spreche nämlich dich ganz persönlich an. Das war nämlich Podcast. Ich spreche eine Person, die ich kenne, direkt an und erkläre ihr etwas. Ich muss dann warten, bis du wieder aufgenommen hast, das ins Netz gestellt hast und wieder zu mir sprichst. Mittlerweile war es aber dann so, dass das Internet natürlich, also da konnte ja jeder dran und sich diese Informationen holen. Und so ist dann so nach und nach entstanden, das ist schon 1999 weitaus bekannt gewesen, diese Sache, das war eine Einwegkommunikation. Und so nach 2001 bis 2005 hat sich das so entwickelt, dass man mittlerweile, weil ganz viele Communities sich auf einmal gebildet haben, ja, ich war ja, wie gesagt, in Frankreich, nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil es da mal ein Treffen gab. Und dort hat man ganz viele neue Leute kennengelernt und hat gesagt, okay, jetzt spreche ich auch mit den Leuten, ja, und hat eben Sachen in seinem Podcast kommuniziert und hat die Leute direkt angesprochen. Es wurden immer mehr und immer mehr und immer mehr, aber das Interesse wurde natürlich auch immer mehr und die Leute konnten sich natürlich diese Podcasts auch einfach herunterladen, also die Audiodateien, ne? Mhm. Und irgendwann ist das auch so ein bisschen umgeschwappt. Man hat nämlich gedacht, auf okay, jetzt sind wir in dieser Sender Qualität, ja, also wie Radio, das war eben auch immer diese Idee, die dann auf einmal aufgenommen wurde und auf einmal war die Kommunikation nicht mehr zwischen Leuten, die sich kennen, sondern sie setzten sich hin und quatschten einfach ins Mikrofon und kannten niemanden. Das war die große Änderung an der Sache und das hat sehr, sehr vielen Leuten überhaupt nicht gefallen, dass man unpersönlich wurde und dass es sich um eine Idee, Radio zu machen, handelt. Und das wurde dann vor allen Dingen natürlich auch von, ist natürlich eine wahnsinnig tolle Idee, ja, weil ich kann ja Wissen nach außen bringen und spielt ja gar nicht so sehr die Rolle, dass ich jetzt die Leute persönlich kommunizieren muss, weil ich kann ja mit den Leuten persönlich kommunizieren, mit E-Mail, eben mit Kommentaren etc. pp., ja. Also diesen Feedback oder das Feedback reinzuholen, das habe ich mir natürlich so oder so, ja. Aber es ist eben halt nicht mehr auf der persönlichen Basis gewesen. Und viele haben diese Ideen dann natürlich genutzt, vor allen Dingen halt auch Radiosendungen. Wenn man heutzutage einige Sachen sich so im Internet nochmal reinhört, ja, also da gibt's, will jetzt mal keinen Namen nennen, aber da gibt's so einige Verzeichnisse, die da auch eine Audiodatei rausschmeißen, wo, wenn man sich anhört, man immer nur hört, das ist Werbung von Radiosendern und ihr könnt das jetzt auch kostenlos herunterladen. Das war aber nie die Idee von Podcast. Podcast ist Szenewerk und wird es auch immer bleiben. Und ja, ich denke, das ist auch gerade das Interessante an dem Ganzen, ja. Ja, und ich denke mir aber, der Kommunikationsaspekt, also so Zweiweg-Kommunikation, kommt immer wieder mehr. Also ich stelle einfach fest, dass sehr viele Firmen, die für sich nicht gegen außen einen Podcast machen, sondern intern Podcasts machen. Also ich arbeite im Moment wieder in einem Großprojekt und da haben wir, also die ganze Entwicklung findet in Singapur statt, die Projektleitung ist in der Schweiz und das Management und der Auftraggeber sitzt in Amerika und dort ist einfach schlichtweg das Problem in Sachen Kommunikation eben wegen der Zeitverschiebung. Mhm. Und da wird sehr stark mit Podcasts gearbeitet, also dass die einzelnen Sitzungen aufgenommen werden, die werden weitergegeben, also dass die Sitzungen eben nicht gleichzeitig stattfinden müssen, sondern zeitverschoben. Und dann nimmt der Nächste auch wieder, also wir in Europa hören uns die Asiaten an, was die gesprochen haben und geben unseren Teil dazu. Das Ganze geht nach Amerika, dort kommt wieder ein Teil und dann geht es wieder nach Asien. Also so geht das Ding eigentlich immer so um die Welt herum. Da muss ich mich jetzt allerdings mal fragen, warum man nicht im agilen Software-Management oder überhaupt. Das ist agil. Ja, ja, natürlich. Also das Projekt wird agil gemacht. Okay. Das ist ja aber eben das Problem, ja, dass du das Stand-up-Meeting natürlich schlecht machen kannst, wenn du die anderen irgendwo um 3 Uhr aus dem Fest holen musst. Das ist blöd, oder? Ja. Und darum haben wir das eben so probiert. Und das funktioniert gar nicht so schlecht. Also es ist nicht so optimal wie ein klassisches agiles Projekt, wo du in kleinen Team arbeitest. Aber ja, es funktioniert recht gut und die Leute hatten am Anfang relativ Mühe damit, so zu kommunizieren, aber es geht immer besser und die Leute haben auch irgendwo Spaß, machen jetzt Witze und so ein Witz wird jetzt weitergegeben in den verschiedenen Episoden und so weiter. Das ist gut, das gefällt mir. Aber eben, ich denke mir, da gibt es verschiedene Sachen, auch dass die Podcasts ja auch hier Bezug nehmen auf Aussagen eines anderen Podcasts. Und dann ist ja auch eine Art von Kommunikation, den Bezug von einem zum anderen und so weiter und so fort. Oder? Und das finde ich natürlich schon gut. Also so kommt die Kommunikationsgeschichte wieder klar zum Tragen und eben auch so die Uridee, dass jeder ein Sender ist und natürlich auch gleichzeitig Empfänger. Also das ist ja so die Uridee von Podcasten und eben, wir können nur sagen, alle, die uns zuhören, fängt endlich an zu podcasten. Wir warten auf euch. Genau. Wir gucken auf die Szene. Wir senden und senden, wir warten endlich mal antwortet. Antwortet uns verdammt nochmal. Jetzt, wo wir schon live sind, verdammt. Du hast aber noch einen anderen Podcast, habe ich mir sagen lassen, oder? Nee, Moment, ich bin mit dem ersten noch nicht fertig. Oh, Gottes Willen. Weil da ist noch etwas ganz Wichtiges, weil wir haben vorher über Wissenschaft gesprochen, weil der dritte Gast ist deine Frau, die man in der Podcast-Szene hoffentlich kennt. Nein, eigentlich kennt man sie, nämlich Nele. Nele Heise kennt man natürlich unbedingt. Sie ist Medienwissenschaftlerin und hat eine Arbeit geschrieben über Podcasts, über das Phänomen Podcast und hat das, war ja dementsprechend auch, ja, so an jeder Größenveranstaltung war sie dabei und man hat ihr mit ihr diskutiert und das war sehr spannend mit ihr. Ja, wir haben eigentlich schon lange geplant, mal Nele einzuladen und mit ihr das mal genauer durchzusprechen. Jetzt kam uns aber Lothar von Lob und Tadel ein bisschen zuvor. Er hat mit ihr eben detailliert diskutiert, was, wie das ganze Phänomen und wie das ist. Und Nele hat da eine ganz bezeichnende Aussage gemacht, nämlich sie findet, die Podcaster sind sympathische Anarchisten, die alles richtig machen. Und das von einer Wissenschaftlerin, die wirklich wissen muss, was sie sagt, die das, die Podcaster ja ganz genau unter die Lupe genommen hat, fand ich, das ist doch, kann man ein größeres Kompliment bekommen? Eigentlich nicht, oder? Nee, wir nehmen es an. Also hört euch auf jeden Fall Lob und Tadel an, die Folge 22. Und das ist übrigens nicht die einzige Folge, die ihr dort anhören könnt. Auch die anderen Folgen von Lothar sind sehr hörenswert. Okay. Dann mein zweiter Podcast. Jetzt wird jeder sagen, ist ja klar, dass das jetzt kommt. Ja, ist es. Logisch. Aus dem Grund heraus, die Folge hat ein bisschen eine Vorgeschichte, weil ich habe schon mit Philipp darüber, also Philipp Hofmeister, es geht um Bahncast. Er ist ja öfters bei unserem Stammtisch und ja, man kennt sich aus verschiedenen Ebenen. Und natürlich höre ich natürlich schon lange den Bahncast und habe auch Philipp schon mehrfach darauf angesprochen, wann kommt endlich mal die Schweizerische Bundesbahn, wir sagen der SBB, zum Zuge? Und weil als Schweizer hat man immer so ein bisschen das Problem, wir sind ja als Schweizer äußerst zufrieden mit unserer Bahn, weil die ist äußerst pünktlich, funktioniert, wir haben einen sehr ominösen Taktfahrplan etc. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber als Schweizer hat man immer den Eindruck, das Einzige, was man über die Deutsche Bahn hört, ist Fluchen. Ja. Kommt zu spät, ist dreckig, ist was weiß ich was. Ich glaube, ich habe noch nie irgendetwas Positives über die Deutsche Bahn gehört. Und ich versuche ja möglichst kein Vorurteil zu haben und, aber ja, in der Schweiz kommen natürlich auch Züge an von Deutschland. Und faszinierenderweise, ja. Wenn man Zugsverspätungen hört, dann kommt immer so, Ja, der Zug aus irgendwo aus Deutschland hat wieder mal 30 Minuten Verspätung. Und ohne Witz, das heißt immer wieder mal. Also es ist so irgendwie absolut klar. Ja. Wie denn sonst? Man wäre ja schon erstaunt, wenn er pünktlich wäre. Wo ich irgendwo finde, wieso muss das so sein? Und ich habe mal Philipp darauf angesprochen und er hat natürlich einen kurzen Prozess gemacht und hat gefunden, ja okay, das ist eine spannende Frage, muss natürlich geklärt werden. Und das hat er nicht mit irgendwem gemacht, sondern er hat einfach, so wie er ist, kurzerhand mal den Herr Weibel vor das Mikrofon bekommen. Man muss wissen, dass Herr Weibel eine unheimlich bekannte Persönlichkeit in der Schweiz ist. Er ist war früher der Big Boss von der Bahn, von der SBB, und er ist eigentlich auch der Vater von der Bahn 2000. Die Bahn 2000 ist ein Projekt in der Schweiz. Vor ein paar Jahren war das ein Projekt in der Schweiz, wo man massive Umbauarbeiten gemacht hat, sehr viel Geld investiert hat in die Bahn. Und mit dem Ziel oder eines der Ziele davon war eben dieser Taktfahrplan einzurichten. Das heißt, in jeder großen Stadt geht jede Stunde, mindestens jede Stunde, zum großen Teil sogar alle halbe Stunde, ein Zug weg zur nächsten größeren Stadt. Und das hat, also in der Schweiz schaut eigentlich kaum mehr jemand den Fahrplan groß an, weil es irgendwo klar ist, wann die Züge fahren, und von dem her sehr angenehm. Und sie sind natürlich perfekt pünktlich. Also ich kann mich nicht erinnern, es kann mal sein, dass ein Zug 4-5 Minuten Verspätung hat, aber ich kann mich nicht erinnern, wenn ich letztes Mal Bahn gefahren bin, wo ein Zug mehr als 10 Minuten Verspätung hat. Und da würde ich mich schon sehr darüber wundern. Und das geht allen Schweizern so. Und in Deutschland scheint das ein bisschen anders zu sein. Und Philipp hat natürlich dann eben auch mit Herrn Weibel gesprochen, also nicht nur über die Bahn 2000, also wie das die Schweiz gemacht hat, sondern er hat natürlich knallhart auch die Frage gestellt, ja, wieso ist das in der Deutschen Bahn nicht so? Herr Weibel hat versucht, möglichst politisch korrekt und so zu sein. Man muss allerdings sagen, Herr Weibel ist zwar auch ein guter Politiker, aber er hat es doch ziemlich auf den Punkt gebracht. Und die Deutsche Bahn kam da nicht ganz so optimal raus. Aber ich fand, er hat auch, also Philipp hat ihn auch gefragt, ja, was müsste sich dann ändern? Und da hat Herr Weibel auch ganz, also in Deutschland, da hat Herr Weibel auch ganz klar Stellung dazu genommen, den ich euch aber nicht verraten will. Nämlich hört euch einfach die Folge 16 von Bahncast an mit dem Titel Schweizerische Bundesbahn. Sehr hörenswert, vor allem für Deutsche. Super, ja. Fährst du viel Bahn? Ja, leider. Also ich war ja einer der, leider Gottes, vor einigen Wochen in dieses große Bahnproblem hineingekommen ist, wo wir jetzt quasi, also die Bahn hat mehrere Stunden vorher gewusst, dass es ein Problem gibt und alle Züge quasi in die Richtung, dass ich nach Hause komme, mussten gesperrt werden. Und es ist keinerlei Information bis abends 19 Uhr herausgekommen. Steht auch groß in der Zeitung etc. pp. Waren auch alle möglichen Leute dann anwesend und Redakteure und tralala und haben da Interviews gemacht und Schnicki-Bums. Also es kam keinerlei Information heraus und auch... Das keine Durchsagen oder sowas? Ja, immer wieder das Gleiche, dass halt nichts wieder zu in meine Richtung quasi, ja, also wo ich wohne, kommen. Und ich wusste bis abends 19 Uhr, ja, ich habe Schluss gehabt, 13 Uhr noch was, und habe mich mal gefreut, dass ich früher nach Hause komme, ja, und ging überhaupt nicht, ja, also bis abends kam gar nichts, dann kamen irgendwelche Busse, die haben uns dann glücklicherweise mitgenommen, ja, das kam dann, also ab 19 Uhr wurde dann Busse bereitgestellt, 2 Stück, draußen standen zigtausende von Leute, die nach Hause wollten, ja. Und der hat uns auch nur bis zur Hälfte des Weges mitgenommen, danach hat er uns herausgesetzt, und weil wir wollten in eine andere Richtung sozusagen, es wurde kein Bus bereitgestellt, das kam dann wieder 2 Stunden weiter, ich bin, hab quasi 13 Uhr noch was Schluss gehabt, hat eine Stunde gedauert quasi, bis ich nach Hause gekommen wäre, ja. Und 0 Uhr bin ich nach Hause gekommen und musste dann auch nochmal mit dem Bus heim, ja, so dass ich quasi um 1 frühmorgens daheim war. Gott. Ja, also das ist eine Unverständlichkeit meines Erachtens, die dort läuft. Also Deutsche Bahn ist für mich wirklich, also es ist Geldschneiderei und extrem teuer. Also ich weiß nicht, wofür da der Service liegt. Ich finde es unangemessen, was dort läuft. Und bin da ein bisschen sauer. Ja. Ja. Verstehe ich absolut und ich verstehe nicht, dass da nicht mehr gemacht wird. Mhm. Also auch auf politischen Wege etc. Weil, ja, also die Straßen sind verstopft, das ist klar. Mhm. Also da muss eine Alternative gemacht werden und im Endeffekt finde ich auf jeden Fall, das ist ein politisches Ding, das gemacht werden muss. Weil nur so kannst du die Straßen einigermaßen den Verkehr in den Griff bekommen, weil nur Straßen bauen hat auch keinen Sinn. Aber da muss die Bahn eben funktionieren. Und wenn ich sehe, was das für ein Luxus ist hier in der Schweiz, wie angenehm das ist hier in der Schweiz, ich habe kein Auto mehr in der Schweiz, weil ich brauche es einfach schlichtweg nicht. Es macht keinen Sinn, in der Schweiz ein Auto zu haben. Und es hat nichts mit der Größe zu tun. Mhm. Überhaupt nicht. Das bringt Herr Weibel auch sehr klar hervor, dass umso größer, umso einfacher wäre es sogar, das Ganze zu organisieren. Und da muss ich einfach sagen, ja, also liebe Deutsche, macht was. Also, es kann ja wohl nicht wahr sein. Also, man sagt doch immer, oder ich weiß, dass das ein Vorurteil ist, aber doch ein sympathisches Vorurteil, dass so die Deutschen sehr genau und exakt und so weiter sehen. Aber mit der Bahn bringt ihr das nicht hin. Also, das ist doch ein Armutszeugnis, Leute. Zeigt mal, was ihr könnt. Los, Leute. Ran. Ja, also, und wer nicht, dann auf jeden Fall den Bahncast nochmal hören, ne? Ja, und dort erklärt euch jemand, der weiß, von was er spricht, wie man das machen könnte. Aber ja. Du hast ja auch etwas mitgebracht, einen Podcast. Was ist denn das? Ja, den Zettelcast. Der wird nämlich gemacht von der Claudia und den Hannes. Die wollen nämlich auch nämlich Literatur. Da hat man ja vorhin ne, so ein bisschen was gehabt. Da geht's um Philosophie, Wissenschaft und viele andere literarische Welten. Und wenn ich schon kein Buch lesen kann aus zeitlichen Gründen, ja, kann ich wenigstens mir sagen lassen, welche Bücher gut sind. Und den fand ich ganz gut. Ja, haben jetzt gerade erst angefangen. Ich glaube, die dritte Sendung haben sie bis jetzt produziert. Also auch wirklich alles Mögliche mit bei, ja, und Sherlock Holmes und so weiter. Auch sie haben auch ihre Lieblingsbücher noch mit bei und auch hin und wieder ein paar Klassiker und Gedichte. Den fand ich ganz gut, hat mich sehr unterhalten die letzten Tage, wo ich mal wieder zum Podcast hören gekommen bin. Und sollte man sich auf jeden Fall mal anhören, wer vor allen Dingen sich so um Bücher und so weiter interessiert, den fand ich ganz interessant. Wie gesagt, ist noch relativ neu. Und finde ich auf jeden Fall sehr nett gemacht. Und es kommt auch wieder eine Frau vor. Genau. Ja, aber habe ich das richtig verstanden? Das sind dann auch Rezensionen. Kann man sich so vorstellen, genau. Ja. Und sie, also bei Gedichten spielt das jetzt nicht so eine Rolle, aber bei irgendwelchen Krimis oder sonst irgendwas. Erzählen Sie nicht, wie das Ganze ausgeht oder sowas. Also kein. Nee, so nicht. Okay. Sie erklären so ein bisschen, worum es da eigentlich geht und was sie persönlich da bewegt und nachdenklich gemacht hat. Hm? Okay, das ist spannend. Wieso heißt das Ding eigentlich Zettelkasten? Weißt du das? Gute Frage. Weißt du auch nicht. Ja, wäre ich jetzt nie vom Titel her gekommen, dass das ein Buch, also ein Literaturpodcast ist. So, wenn ich Zettelkasten, da denke ich an Organisation, an Chaos, an irgendwas, aber nicht an Bücher. Naja, es geht ja aber, um alles Mögliche letzten Endes so in dem Bereich. Haben Sie jetzt, glaube ich, also vielleicht habe ich das auch wieder vergessen oder sowas. Aber es geht ja wirklich um alles Mögliche, ja. Also Literatur und Wissenschaft, Philosophie und hast du nicht gesehen, alles, was Ihnen da jetzt so unter die Kinnlade kommt, sozusagen. Ja, vielleicht denken Sie an so, wie früher in den Bibliotheken gab es ja so riesige Wände mit ganz vielen Schubladen und da haben sie, jedes Buch hatte einen Zettel drin, dann musste man suchen und dann konnte man das der Bibliothekarin geben und die hat einem das Buch rausgegeben. Also, ja, vielleicht kommt das daher. Spannend. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, hat mich sehr unterhalten und wollte ich auf jeden Fall mal vorstellen. Du glaubst es fast nicht, wir haben sogar im Chat einen Zuhörer. Oder hast du dich zweimal eingeloggt? Nein, ein. Wir hatten ja ganz viele Zuhörer heute. Ja, aber nicht im Chat. Das musst du ja jetzt nicht sagen. Ach, das hat doch eh schon jeder mitbekommen, dass wir sowas von einsam sind. Was? Ja, Zuhörer. Ah, Zuhörerin. Ja, dann willkommen. Zuhörerin. Wow, sogar eine Zuhörerin. Ja. Ach, das ist ein Luxus, den nur wir haben. Ja. Eine Zuhörerin, immerhin. Zum Schluss. Und dann eine Hörerin. Wow. Zum Schluss Toll. Der Sendung haben wir eine Zuhörerin. Dann hat sich das Ganze gelohnt. Das muss uns auch jemand nachmachen. Und ansonsten habe ich das jetzt so verstanden, dass wir irgendwann auch mal Nele einladen müssen werden. Ja, unbedingt. Also ich würde Nele sowieso gerne einladen, weil sie ein unheimliches Background-Wissen hat und unheimlich viel Podcasts kennt und da auch medienwissenschaftlich sehr viel weiß. Also Nele, falls du das hörst oder falls jemand Nele kennt, empfiehlt doch Nele, das mal zu hören. Wir wären unheimlich froh, wenn du mal bei uns vorbeikommst und da mal von deinem Wissen bei uns etwas. Also ich denke mal, sie wird jetzt absolut im Fußballfieber sein, jedenfalls, wenn man sich die Twitter-Timeline anschaut. Okay, wir geben ihr noch Zeit, bis die Weltmeisterschaft vorbei ist, aber dann wollen wir sie. Dann mindestens. Ja, somit wäre die 18. Episode dieser kleinen Magazinsendung auch vorbei, würde ich sagen. Ich bedanke mich beim Rico Lüthi. Ich danke mich, bedanke mich bei MC. Du, ja, danke. Und ich bedanke mich auch bei allen Hörern, wer immer das war. Und natürlich ganz speziell bei unserer Zuhörerin und wünsche weiterhin viel Spaß beim Podcast hören. Gut, dann machen wir die Sache zu und sagen Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen, die sich jetzt angesprochen fühlen. Trizzly. Tschüss. Magazin von PodUnion, die Podcast-Community.